Kundgabe 5802, empfangen durch Bertha Dudde am 5. und 9.11.1953. Adam, Urgeist, Luzifers Versuch, Sprengen der Form. Wer sich zur Wahrheit durchringet, der lässet alle Finsternis hinter sich. Er wird für alles eine Erklärung haben. Er wird wissen um den Zusammenhang aller Dinge. Er wird erkennen, dass sein Weg aufwärts führt, dass er die Verbindung mit Gott gefunden hat, dass er nicht mehr irren kann, weil Gott selbst ihm die Wahrheit zuführt. Zur Wahrheit durchringen aber heißt, sie vorerst ernstlich begehren und dann das Herz dafür aufzuschließen, was ihm nun an Wissen zugetragen wird, sei es von außen oder auch von innen in Form von Gedanken. Denn das Herz wird annahmewillig oder abwehrwillig sein für Wahrheit und Irrtum und also auch entsprechend auf den Menschen einwirken. Die Wahrheit muss insofern errungen werden, als dass der Wille des Menschen selbst tätig werden muss. Sie kann nicht dem Menschen einfach vermittelt werden, der sich vollständig passiv verhält, der nicht selbst will und die erforderlichen Anstalten trifft, um in ihren Besitz zu gelangen. Denn dieser wird in der Dunkelheit seines Geistes verbleiben und nicht zur Höhe gelangen. Die Wahrheit aber ist der Weg nach oben. Die Wahrheit ist das von Gott selbst den Menschen zugeführte Geistesgut, das in jedem Menschen einen Empfänger sucht, das jedes Menschenwille sich aneignen kann, weil es in verschiedenster Art dem Menschen vermittelt werden kann, doch immer das Verlangen danach voraussetzt. Wer sich aber in ihrem Besitz befindet, der steht nicht mehr in der Finsternis. Für ihn ist alles sonnenklar. Für ihn gibt es keinen Zweifel mehr. Denn was ihm noch unklar ist, wird ihm auf seine Bitten hin auch erläutert, so er sich nur an den Quell der Wahrheit wendet, so er Gott selbst seine Zweifel und Fragen vorlegt und nun darauf wartet, was Gott ihm durch das Herz antwortet. Das Verlangen nach der Wahrheit, die gedankliche Verbindung mit Gott und sein Lauschen nach innen garantiert ihm auch eine klare, wahrheitsgemäße Antwort. Und das solltet ihr Menschen wissen, dass es für euch nichts Ungeklärtes zu geben braucht, wenn ihr nur Aufklärung wollet und jede Frage dem unterbreitet, der die Wahrheit selbst ist und der sie auch seinen Erdenkindern vermitteln will, um ihnen Licht zu geben, um ihnen den Weg nach oben zu erleuchten. Der erstgeschaffene Mensch war seinem Leibe nach auch ein Erschaffungsakt meiner Liebe. Ich musste dem gefallenen Geistigen dann eine Außenhülle schaffen, als es sich aus der Tiefe wieder so weit emporgearbeitet hatte, dass es also die letzte Willensprobe in aller Freiheit ablegen konnte. Ich musste Formen schaffen für alle von mir einst erschaffenen Urgeister, die sich nach endlos langer Zeit wieder in allen einstmals aufgelösten Substanzen gesammelt hatten, die also wieder als ich-bewusste Wesenheiten warteten auf das Zulassen zu einer Tätigkeit. Die Außenform für einen solchen Urgeist zu schaffen war nichts anderes als die endlos vielen Schöpfungswerke, die zuvor erstanden waren. Es war der aus mir herausgestellte Gedanke, der durch meinen Willen auch schon in seiner Ausführung vor mir stand. Dieser erschaffenen Form nun aber, das Leben zu geben, war nur möglich durch das Durchströmen meiner Liebekraft. Das urgeschaffene Geistige aber war ausgeströmte Liebekraft von mir. Also brauchte es nur die Außenform in Besitz zu nehmen, um es zu einem lebenden Wesen werden zu lassen. Das Geistige stand kurz vor seiner Vollendung, doch darum weit davon entfernt, weil ihm die letzte Erkenntnis fehlte, weil die auf dem Geistigen lastende Sünde ihm die volle Erkenntnis geraubt hatte und es also in diesem Zustand Belehrungen und Gebote benötigte. Es also langsam zur Erkenntnis heranreifen sollte durch den Gehorsam jenen Geboten gegenüber. Es hat ein großer geistiger Kampf zuvor stattgefunden, weil es dieser gefallenen Urgeister in großer Zahl gab, die in der ersten von mir geschaffenen Form Aufenthalt nehmen wollten. Denn das wussten sie, dass nur in der Form eines Menschen sie wieder Zugang fanden zu mir, dass sie zu unbeschränkter Kraft und Lichtfülle nur gelangen konnten durch ein Probeleben, in dem sie beweisen sollten, wie sie die ihnen zur Verfügung stehende Kraft nützten. Ich selbst aber bestimmte den Urgeist, der in dem ersten Menschen Aufenthalt nehmen sollte. Denn ich allein wusste darum, wessen Widerstand gegen mich so nachgelassen hatte, dass ihm die letzte Erdenlebensprobe auferlegt werden konnte. Ich wusste es, wessen Willen den Versuchungen meiner Gegenkraft hätte standhalten können. Und ich wählte darum einen Urgeist, der einstmals führend war beim Abfall der Geister, dessen Sünde darum wohl schwerer auf ihm lastete, den zurückzugewinnen, aber meine Liebe überaus bemüht war, weil ihm dann gleichfalls unzählige Wesen gefolgt wären und die Erlösung weit rascher vor sich gegangen wäre. Ich wusste zwar seit Ewigkeit um das Versagen dieses Urgeistes. Dennoch war er durch seinen in den Vorstadien gewandelten Willen der stärkste Geist, der also auch berechtigt war, als erster in den Zustand des freien Willens versetzt zu werden und er darum die meiste Aussicht bot, die Willensprobe zu bestehen. Die Form des ersten Menschen nun war, bevor dieser Urgeist sie bezog, auch Luzifer sichtbar, der wohl wusste, dass diese Form die Durchgangspforte war aus dem Reiche der Finsternis, aus seinem Bereich, in mein Reich, in das Reich des Lichtes. Er wusste auch, dass er, wollte er seinen Anhang nicht verlieren, jedes Mittel anwenden musste, um mir in dieser dem Menschen zugebilligten Probezeit das Geistige abzuringen, um die Probe zu seinen Gunsten ausfallen zu lassen. Die von mir erschaffene Form war noch ohne Leben, als Luzifer sich ihrer bemächtigte, um sie mit seinem Geist probeweise zu beleben. Doch sein ungebändigter Geist sprengte die Form, und er war sich dessen sicher, dass ein jeder in diese Form gebannte Geist sie sprengen würde und nimmermehr die Gefahr eines Verlustes für ihn bestand. Diesen Versuch ließ ich zu und bewies ihm nun, dass seine Vermutung falsch war. Denn das Geistige, das sich im Menschen verkörpern sollte, war durch den langen Entwicklungsgang in der Schöpfung nicht mehr gleichen Willens wie Luzifer. Es bezog die letzte Außenform willig. Und jener Urgeist war nahe dem Urzustand, und die Außenform erschien ihm keine Fessel vor dem Sündenfall. Denn er war Herr der Schöpfung. Er konnte gebieten wie ein Herr über die ihm zur Verfügung stehende Erde mit jeglicher Schöpfung. Er war Macht und kraftvoll, nur meiner Macht unterstellt, die ihm nur ein leichtes Gebot gab, dessen Befolgen jede noch ihm auferlegte Fessel gesprengt hätte. Und als Luzifer dies erkannte, sann er auf Mittel, den Menschen am Befolgen jenes Gebotes zu hindern. Und da er selbst die Form des ersten Menschen kannte, suchte er auch, ihm sie unleidlich zu machen, indem er sie als Fessel darstellte, indem er die Freiheit davon als von dem Übertreten jenes Gebotes abhängig hinstellte und also den Urgeist innerlich wieder auflehnte wider mich, dass ich ihm nicht die volle Freiheit gab. Es war ein bewusstes Irreleiten, dem der erste Mensch hätte Widerstand leisten können, wenn er sich nur an mein leichtes Gebot gehalten hätte, wenn er vorerst sich hätte genügen lassen an dem Besitz von Macht und Kraft, die ihn wahrlich beseligte, bis mein Gegner ein unreines Begehren in ihm entfachte, größer zu sein als der, der ihm als Macht über sich erkenntlich war, um den er wusste und dessen Gebot er dennoch missachtete. Der Sündenfall des ersten Menschen war so nach eine Wiederholung des ersten Falles des Urgeistes. Er folgte Luzifer und riss unzählige Wesen mit hinab zur Tiefe, wie nun auch alle Nachkommen des ersten Menschen in den Schwächezustand sündiger Menschen versetzt waren, so lange, bis Jesus Christus ihnen zu Hilfe kam, bis Jesus Christus die Willensstärke den Menschen erwarb durch seinen Tod am Kreuz, bis Jesus Christus seinen starken Willen den Versuchungen Luzifers entgegensetzte und ihn bezwang. Nichts hätte das erst geschaffene Wesen, Luzifer, dazu bewegen können, den Erdengang als Mensch zurückzulegen, solange er selbst sich noch als Herr der Geistwelt fühlte, die mit ihm mir abtrünnig wurde. Denn er selbst war den Gang durch die Materie, durch die Schöpfung, vor der Erschaffung der ersten Menschen nicht gegangen. Er war noch immer als wesenhafter Geist, willensmäßig, mein stärkster Gegner. Er fühlte sich selbst als Herr der Schöpfung, die das ihm zugehörige Geistige barg, wenngleich er selbst auf dieses Geistige keinen Einfluss hatte. In ihm selbst also war noch ungebrochener Widerstand. Und nimmermehr hätte er sich einen Zwang gefallen lassen, nimmermehr hätte er freiwillig sich in eine Form gegeben, die mein Wille erschaffen hatte, weil er alle Formen für das Geistige alle Schöpfungswerke hasste und sie zu zerstören suchte. Die Macht über die Schöpfungswerke aber war ihm genommen, dagegen der Einfluss auf das Geistige dann eingeräumt, wenn dieses wieder frei sich entscheiden sollte für mich oder für ihn. Er wusste auch, dass er selbst eine Form nicht zerstören konnte, so wie sie von geistigen Wesenheiten bewohnt war. Und darum nahm er die Form des ersten Menschen zuvor in Augenschein, denn sein Ziel war, den Urgeist, der darin verkörpert werden sollte, zu veranlassen, selbst seine Außenform zu sprengen, weil er glaubte, ihm dann die Freiheit zu verschaffen, die ich durch die Schöpfungswerke dem Geistigen genommen hatte. Er wollte mich hindern, den Heilsplan zu Ende zu führen. Die Gegnerschaft zwischen mir und ihm bestand seit seinem Abfall und wird von seiner Seite aus nimmer aufgegeben werden, bis er sich völlig kraftlos erkennt und in tiefster Schwäche und Niedrigkeit um Zuwendung von Kraft bittet. Darum wäre es auch unmöglich gewesen, ihm die erste Menschenform zum Aufenthalt zu geben. Denn in ihm war nicht der Wille zur Höhe, während das im Musszustand durch die Schöpfung gegangene Geistige schon in seinem einstigen Widerstand gegen mich nachgelassen hatte und nur noch einmal das Aufgeben des Widerstandes gegen mich und meine Liebekraft unter Beweis stellen sollte. Und Luzifer wusste es, wie weit dieses Geistige schon im Abstand zu ihm war. Und er wusste es auch, dass nun die Gefahr bestand, es ganz zu verlieren. Und da der im ersten Menschen eingezeugte Urgeist einst eine starke Stütze von ihm war, war ihm auch an seinem Fall ganz besonders gelegen. Er wusste aber auch um dessen nunmehriges Verlangen, frei zu werden von jeglicher materiellen Fessel. Diesem Urgeist gesellte ich nun ein zweites Wesen zu, das ihm gleichzeitig zur Unterstützung, aber auch zur Erprobung seines Willens dienen sollte. Ein jeder hätte dem anderen beistehen können, das letzte Ziel zu erreichen. Ich legte nicht die Verantwortung auf eine Schulter allein. Beiden gab ich das Gebot und beide konnten gemeinsam das Ziel erreichen. Und dieses zweiten Wesens bediente sich Luzifer, der dessen geschwächten Willen erkannte und durch ihn zum Ziel zu gelangen hoffte. Die Willensprobe musste gefordert werden von dem ersten Menschenpaar und zur Erprobung mussten auch die Gegenkräfte wirken können. Denn auch Luzifer kämpfte um seine Geschöpfe, die er nicht hergeben wollte, wenngleich sie auch mein eigen waren. Sein Plan gelang ihm, hielt mich aber dennoch nicht ab, unzähligen Wesen in der Folge immer wieder die Möglichkeit zu geben, sich zu verformen in den Menschen auf dieser Erde und also zu immer höherem Reifegrad zu gelangen, wenngleich durch den Fall des ersten Menschenpaares die Pforte zum Lichtreich verschlossen blieb, bis Jesus Christus kam. Es war die Erlösung der Geistwesen durch die erste Sünde aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Denn was der erste Mensch nicht geschafft hat, das hat der Mensch Jesus erreicht. Er war stärker als mein Gegner, denn er bediente sich meiner Kraft. Er war und blieb durch die Liebe mit mir verbunden und tat freiwillig, was die ersten Menschen nicht als Gebot erfüllt haben. Er unterstellte sich völlig meinem Willen und bewies seine Hingabe an mich durch sein Leiden und Sterben am Kreuz. Er wusste um die Urschuld und um die abermalige Schuld der ersten Menschen. Und um diese Schuld zu tilgen, um die Menschen zu erlösen, brachte er mir ein Opfer dar, an dem ich mir genügen ließ. Ein Opfer, das die Pforte zum geistigen Reich, den Weg zu mir, wieder öffnete und alle meine Geschöpfe nun selig werden können, die ihn anerkennen als Sohn Gottes und Erlöser der Welt. Amen.